We're starting a new series this morning. Wir beginnen heute Morgen eine neue Serie. And it's called Life Investment. Und sie heißt Lebensinvestition. Das Leben investieren. Das Leben investieren. Super. Okay, this is our theme. Das ist unser Thema. Life Investment. Das Leben investieren. Super. This is one of my favorite themes. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. And a theme that you will be thankful that we're addressing once we get to heaven. Und ein Thema, wo ihr sehr dankbar sein werdet, dass es angesprochen wurde, wenn wir in den Himmel kommen. It's a very challenging theme. Es ist ein sehr herausforderndes Thema. And so let's pray before we begin. Lass uns beten, bevor wir anfangen. Father in heaven, I ask you to bless these words. Vater im Himmel, ich bete, dass du diese Worte segnest. And bless them to our hearts. Und segne sie an unserem Herzen. And let it bear fruit in our midst, I pray. Und lass sie Frucht bringen in unserer Mitte, das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you turn to Ephesians 5, you'll see that this theme follows in the text that we left off last week. Wenn ihr Epheser Kapitel 5 aufschlagt, dann seht ihr, dass dieses Thema weitergeht in dem, was wir letzte Woche aufgehört haben. When we think of this word investment, wenn wir an das Wort investieren denken, it comes from an old Latin word. Es kommt von einem alten lateinischen Wort. And it was invest, or the word vesture was clothing. Das Wort vest bedeutet Kleidung. Vesture is clothing. Das ist Kleidung. And this word invest means to clothe, to clothe something. Und invest bedeutet etwas zu kleiden. So if we're investing the elders with authority, wenn wir die Ältesten Autorität investieren, this is the word way it's used in English, we can invest them with authority. So ist das Wort im Englischen, wir können sie mit Autorität kleiden, investieren. Yeah. And it means we are covering them with authority, we're giving them authority. Das bedeutet, wir bedecken sie mit Autorität, wir geben Autorität. So to make an investment, um eine Investition zu machen, is to take something that is common, da muss man etwas nehmen, was gewöhnlich ist, and it, to give it a quality, und dem eine Qualität geben. And so when we speak of life investment, also wenn wir davon sprechen, das Leben investieren, we're talking about taking something, dann sprechen wir davon, etwas zu nehmen, that we will not take with us to heaven. Etwas, was wir nicht mitnehmen in den Himmel, and clothing it with eternal value, und es mit ewigen Werten kleiden. Now we see this in a number of places, like in Luke 16. Wir sehen das in einigen Stellen wie in Lukas 16. In that funny story of the guy who said the boss or the landowner who said to his servant, you have to give account. In dieser lustigen Geschichte, wo dieser Landherr sagt zu seinen Dienern, ihr müsst Rechenschaft ablegen, denn er war unehrlich. And then this guy thinks, oh my gosh, I'm losing my job. What und am dann I denkt do? Sich dieser Kerl, ich verliere meinen Job, was mache ich? So he made this deal with all these guys that had owed his boss money. Und so macht er einen Deal mit den Leuten, die seinem Chef Geld schulden. So the boss thought, wow, he's so smart. Und der Boss hat sich dann gedacht, er ist so gescheit. And then the Lord said that the people of this age are smarter than the children of light. Und der Herr sagt dann, die Menschen dieses Zeitalters sind klüger als die Menschen des Lichts. Because he took something that was passing away. Denn er hat etwas genommen, was vergänglich war. And he covered it with value. Und hat es mit Werten gekleidet. Before it passed away. Bevor es vergeht. And the Lord said, so use worldly goods. Und der Herr sagt, verwende weltliche Güter, basically to make eternal friends, um ewige Freunde zu machen, so that when we pass on into eternity, dass wenn wir in die Ewigkeit übergehen, what was on earth, das was auf der Erde war, had benefits into eternity, hatte Auswirkungen, positive Auswirkungen auf die Ewigkeit. And we see this also in Philippians, where Paul receives a gift at the end of Philippians chapter 4. Und wir sehen das auch am Ende des Philipperbriefs in Kapitel 4, als Paulus ein Geschenk bekommt. And he says, you know, you're the only church that supported me. Und er sagt, wisst ihr, ihr seid die einzige Gemeinde, die mich unterstützt hat. And he says, I'm so thankful. Und ich bin so dankbar. But I'm not so much thankful for the gift. Ich bin jetzt nicht so primär dankbar für das Geschenk. For me, though I am, das für mich ist, wer ich bin. I'm more thankful that you have something on your account now. Ich bin mehr dankbar dafür, dass ihr jetzt etwas auf eurem ewigen Konto habt. You took something that was natural. Ihr habt etwas genommen, was natürlich war. And you clothed it with eternal value. Und ihr habt es mit ewigen Werten gekleidet. Now, what is the most valuable thing we have? Was ist das Wertvollste, was wir haben? Some might say our health. Vielleicht sagt jemand unsere Gesundheit. I would say time. Ich würde sagen Zeit. And some would say, well, you know, I'd rather be healthy than have time. Und jemand möchte vielleicht jetzt sagen, naja, ich bin lieber gesund, als dass ich Zeit habe. What does your health profit you if you have no time? Aber was nützt dir deine Gesundheit, wenn du keine Zeit hast? I'd rather be on a little sickly side and have time. Ich bin lieber ein bisschen auf der kränklichen Seite und habe Zeit. Than be completely healthy and have no time. Als komplett gesund zu sein und keine Zeit zu haben. People like Madame Guyon and these people, they had incredible ministries in their sickness. So Leute wie Madame Guyon. Yeah, die einen unglaublichen Dienst hatten. Joni Erickson with her broken neck. Oder Joni Erickson mit ihrem gebrochenen Wirbelsäule. Has shared the gospel with millions of people. Die hat Millionen das Evangelium geteilt mit. Those who remember Richard Wurmbrand. Oder die sich an Richard Wurmbrand erinnern. He spent 14 years being tortured in a Romanian prison. Der 14 Jahre gefoltert wurde in einem rumänischen Gefängnis. Who often spoke in Vienna. Und er hat sehr oft in Wien gesprochen. And we spent time with him and wir haben Zeit mit ihm verbracht und mit seiner Frau. He recently died and now he's in heaven. Er ist kürzlich gestorben und ist jetzt im Himmel. He wrote the book Tortured for Christ. Und er hat das Buch geschrieben, gefoltert für Christus. And they really tortured him. Und sie haben ihn wirklich gefoltert. And he told the story. Und er hat die Geschichte erzählt of a man who was walking home, von einem Mann, der nach Hause ging. And as he was walking through the dark, he kicked into this bag. Und als er so im Dunkeln ging, ist er in diesen Sack hineingestürzt. And he reached into the bag and he realized it was a bag of rocks. Und er hat hineingefasst in diesen Sack und es waren Steine drinnen. So he thought, well, I'm walking, I'm just going to throw these rocks at things. Und er hat sich gedacht, na, jetzt werfe ich einfach diese Steine. Tried to hit trees and just threw versuch Bäume zu treffen. And schmeiß überall hin. Came home, there was one more rock left in the bag. Und als er nach Hause kam, war noch ein Stein übrig in diesem Sack. And as he looked at the rock, und als er auf diesen Stein sah, in the light, im Licht, he realized it was a diamond. Da hat er gesehen, es war ein Diamant. And that he had thrown all these diamonds away. Er hat all diese Diamanten weggeworfen. And he said, this is like our life. Und er sagt, so ist unser Leben. Every single day is a diamond. Jeder Tag ist ein Diamant. That's why it says in Psalm 90, verse 12. Deshalb heißt es in Psalm 90, Vers 12. Teach me, Lord, to number my days. Lehre mich, Herr, meine Tage zu zählen. That I might present before you a heart of wisdom. Dass ich ein Herz der Weisheit dir präsentiere. See, teach me, Lord, and show me that each day is so important. Lehre mich, Herr, und zeige mir, dass jeder Tag so wichtig ist. So I can use each day to make a divine investment. Dass ich jeden Tag verwenden kann, um eine göttliche Investition that zu machen. I can clothe each day. Dass ich jeden Tag kleiden kann. Two people go to the Anchor Bakery. Zwei Menschen gehen zum Anker. One is a Christian, one's a non-Christian. Einer ist ein Christ, einer ist ein Nicht-Christ. There's two Christians. One wants to clothe their day with divine value and one doesn't care. Oder es sind zwei Christen. Einer möchte den Tag mit ewigen Werten kleiden und der andere kümmert sich nicht drum. They both start to work. Sie beginnen beide zu arbeiten. And one is working unto the Lord. Einer arbeitet für den Herrn. And one is complaining about their job. Und einer beklagt sich über den Job. When I used to work for Bill and Bill's here this morning. Als ich für Bill arbeitete und Bill ist heute hier. I can stand before the Lord. Ich kann vor dem Herrn stehen. And tell you that all the thousands of hours I worked for him. Und kann euch sagen, all die tausend Stunden, die ich für ihn gearbeitet habe. I never cheated him one minute. Ich habe ihn nicht um eine einzige Minute betrogen. I never left the job without doing my job. Ich habe nie die Arbeit verlassen, ohne die Arbeit getan zu haben. And you can testify of that, right? Und du kannst Amen. Das bezeugen. Because I didn't work unto Bill, I worked unto the Lord. Denn ich habe nicht für Bill gearbeitet, sondern für den and Herrn. And every single day I worked for him, it was clothed with eternal value. Und jeden Tag, jeden einzelnen Tag, den ich für ihn gearbeitet habe, war gekleidet mit ewigen Werten. When I came to the job early. Ich kam pünktlich, zeitig zur Arbeit. Ich habe Bibelverse durchgegangen. Ich hatte auch in meiner Tasche Bibelverse zur Mittagspause. Und meine Frau kann bezeugen, als ich nach Hause kam. Oder meine Mutter auch, bevor ich verheiratet war. Bevor ich meine Arbeitsschuhe auszog, just review the scripture. Habe ich mich auf meinen Schreibtisch gesetzt und habe die Bibel bin durchgegangen. And I remember one day we had this big guy working on the job with us. Und ich kann mich erinnern, einen Tag hatten wir diesen riesigen Kerl mit uns arbeiten. His nickname was Goober. Und sein Spitzname war Goober. And, you know, he was so big. Er war so riesig. Like five times the size of me. Ja, ungefähr fünfmal größer als ich. I mean, his legs. You know, with the size of my stomach, you know. Seine Beine hatten den Durchmesser von meinem Bauch. Not that big now, but vielleicht nicht so nicht but so wie jetzt. Then they were huge, aber you know? Damals. And I remember Bill said to me, Goober's on the job. Und ich erinnere mich, wie Bill zu mir gesagt hat, Goober macht and die Arbeit. He's doing the masonry. Und er macht die Malerarbeit. Maurerarbeit. And Bill called me aside and he said to me. Und Bill hat mich zur Seite gerufen und sagte, wenn du eine Möglichkeit bekommst, Christus mit ihm zu teilen oder einfach nur mit ihm zu sprechen, dann werde ich dich dafür bezahlen, das zu tun. Aber nimm die Möglichkeit. Und ich sagte, okay, und wir haben gesprochen. Und ich bin um das Haus und sagte, Goober, hast du eine Minute? Nein, er fragte mich. Er hat zu mir gesagt, Bobby, hast du eine Minute? And we sat there for a half hour, und just talked wir sind eine halbe Stunde dort gesessen, haben geredet God über Gott, life. Über das Leben. And you know, Bill's days, he wraps them also with eternal value. Und Bill hat diese Tage auch mit ewigen Werten umkleidet. And all of us can do this. Und jeder von uns kann and das many tun. Of us do this. Und viele von uns tun das. But not all of us aber do nicht this. Alle von uns tun das. And this is why this message is so important. Und daher ist diese Botschaft so wichtig. We have our time. Wir haben unsere Zeit. And we have our resources. Und wir haben unsere Quellen. Our resources can be categorized in who I am. Unsere Quellen können wir kategorisieren in wer bin ich? Maybe my position. Vielleicht meine Position. Maybe I'm a police officer. Vielleicht bin ich ein Polizist. Maybe I'm a politician. Oder ich bin ein Politiker. Or a mom, oder eine dad, Mutter oder ein Vater. Whatever I am. Was immer ich bin. And then what I do. Und was ich tue. You know, the abilities that I have. Die Fähigkeiten, die ich habe. You know, I may not be an electrician, but or a police officer, but I'm gifted in kind of like that. Ich bin vielleicht kein Elektriker oder ein Polizist, aber ich bin begabt in irgendetwas. What's the last one? What I want to know? What I have. Und das letzte, was ich habe. All of my possessions. Alle meine Besitztümer. And all of these things. Und all diese Dinge. Like we've all heard of Fritz Lippert. Wir haben alle von Fritz Lippert Fritz gehört. Lippert is a judge who lives in Vienna. Fritz Lippert ist ein Richter, der in Wien lebt. And he has done so much for Christianity in Austria. Und er hat für die christliche Welt in Österreich so viel getan. He has used his position. Er hat seine Position verwendet. To further the kingdom of God. Um das Königreich Gottes zu fördern. He has clothed his position. Er hat seine Position gekleidet. With eternal value. Mit ewigen Werten. And this is what we're talking about. Und darüber sprechen wir and, heute. In the next 2 weeks we'll talk about this more specifically. Und wir werden in den nächsten 2 Wochen mehr spezifisch über das sprechen. But today I just want to encourage you. Aber heute möchte ich euch einfach ermutigen. To open yourself up to this. Euch dafür zu öffnen. Because you'll see here, as it says in the text, let's read now, Matthew, Ephesians chapter 5. Denn ihr werdet es sehen, wie es hier im Text steht, in Epheser 5. There's an exhortation here. Es gibt hier eine Ausführung. And we can start to read in verse, let's start to read in verse 11. Und wir starten in Vers 11. Do not participate in unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Two things we see, deeds and darkness. Zwei Dinge sehen wir hier. Unfruitful deeds, nutzlose Taten and darkness. Und Finsternis. This is our behavior, das ist unser Verhalten and our convictions. Und unsere Überzeugungen. Darkness is the darkness of conviction. Finsternis der Überzeugungen. And you have unfruitful deeds. Und ihr habt nutzlose Taten. Deeds that will carry no positive effect into eternity. Taten, die keine positive Auswirkung in die Ewigkeit mitnehmen. They are unclothed. Sie sind nicht eingekleidet. They do not have God's values. Sie haben nicht Gottes Werte. They are worthless. Sie sind wertlos. And when we stand before the Lord, und wenn wir vor dem Herrn stehen, they will bring no glory to God. Dann werden sie keine Ehre Gott bringen. And it's because of the darkness. Es ist wegen der Dunkelheit. In John chapter 3 verse 19. In Johannes 3, 19. The light came into the world. Das Licht kam in die Welt. But men chose darkness. Aber die Menschen haben die Finsternis rather gewählt. Than the light. Mehr als die mehr als das Licht. Because their deeds were evil. Denn ihre Taten waren böse. So they believed something. Sie haben etwas geglaubt. So they could justify what they wanted to do. Um das zu rechtfertigen, was sie tun wollten. Look at verse 12. Schaut euch Vers 12 an. For it is disgraceful even to speak of the things that are done by them in secret. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. But all things become visible when they are exposed by the light. For everything that becomes light, visible is light. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was See, aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt. Okay. The truth will expose. Die Wahrheit wird offenlegen. What is not of God. Was nicht von Gott ist. The truth will expose. Die Wahrheit wird offenlegen. What is not going to have value in heaven. Was keinen Wert im Himmel hat. We don't have to guess. Wir müssen es nicht erraten. We can know for sure now. Sondern wir können es jetzt sicher wissen. Look at verse 14. Schaut euch Vers 13 an. For this reason it says. Deshalb heißt es. Wake up, sleeper. Wach auf, du Schläfer. It's talking to believers. Es spricht zu Gläubigen. Wake up, sleeper. Wach auf, du Schläfer. And many believers will come to heaven and realize that they were sleeping. Und viele Gläubige werden in den Himmel kommen und erkennen, dass sie geschlafen haben. What does it mean to sleep? Was bedeutet es zu schlafen? I'm unconscious of the real world. Ich bin mir der wahren Welt nicht bewusst. Like when my dog sleeps, he goes comatose. Wenn mein Hund schläft, dann wird er komatös. Yeah, he lays on his back. He's like, er liegt auf seinem Rücken. The snoring. This thing's, my German Shepherd was never like that. Mein deutscher Schäferhund war nie so. I mean, my German Shepherd always slept with one eye open. Mein deutscher Schäferhund hat immer mit einem offenen Auge geschlafen. This bulldog, man, this thing goes comatose. Und dieser Bulldogge, der wird richtig he can't komatös. Even wake him up. He's gone. Man kann ihn nicht mal aufwecken, er ist weg. And that's like us a little bit. Und so sind wir ein bisschen. You know, we're What is the real world? Was ist die wirkliche Welt? Is it this world? Ist es diese Welt? Is this the real world? Ist das die wirkliche Welt? 2 Corinthians 4 says the things that are seen are temporary. Im 2. Korinther 4 heißt es, die Dinge, die wir sehen, sind nur vergänglich. The things that are unseen are eternal. Aber die Dinge, die wir nicht sehen, sind ewig. I mean, this world is real. Diese Welt ist real. But it's not the only world. Aber es ist nicht die einzige Welt. There is also the unseen world. Es gibt auch die unsichtbare Welt. And if this is the only world we live in, und wenn das die einzige Welt wäre, in der wir leben, then all that we do is naked. Dann wäre alles, was wir tun, nackt. So the Lord said to the church of Laodicea. So hat der Herr zur Gemeinde in Laodicea gesagt. I want to vomit you out. Ich möchte euch ausspeien. Because you are miserable. Denn ihr seid miserabel. Blind. Blind. Wretched. Und miserable. Arm. Elend. Poor. Und arm. And you are naked. Und ihr seid nackt. You have no, you're not clothed. Ihr seid nicht gekleidet. With something that will carry into eternity. Mit irgendetwas, was euch in die Ewigkeit bringt. So it says, wake up. Und es heißt, wacht auf. Come out. Komm raus. Of this temporary reality. Komm raus aus dieser zeitlichen and Realität. And awaken unto unseen realities. Und wach auf für unsichtbare Realitäten. Look at the next. It says, and arise from the dead. Und dann heißt es, und steh auf von den Toten. This is speaking to believers. Das spricht zu Gläubigen. Not to rise from the dead to get saved. Nicht um von den Toten aufzustehen, um errettet zu werden. But to get serious. Aber um ernst zu sein. Our life is a vapor. Unser Leben ist ein Hauch. James 4:14. In Jakobus 4:14. It's just a vapor. Es ist nur ein Hauch. The next generation is right behind us, right on our heels. Die nächste Generation ist direkt hinter uns auf unseren Fersen. And you know, for some people, well, let's say this, life is like being on the Titanic. Und für manche Menschen ist es das Leben ist wie auf der Titanic. We know that our life is going to end. Wir wissen, dass unser Leben enden wird. And somehow we just live in a way where we live in denial that we're going to pass on. Aber manchmal leben wir so, als würden wir in einer Verleugnung dessen leben, dass wir aus dem Leben rausgehen. So it's been announced. Und es wird angesagt. That the Titanic is sinking. Es ist angesagt worden, dass die Titanic sinkt. It only has a few hours. Und es gibt nur ein paar Stunden. And then we start, you know, building things on the Titanic. Und dann fangen wir an, Dinge auf der Titanic aufzubauen. We start renting rooms. Wir vermieten Räume. We start fixing the chairs. Und wir reparieren die Sessel. We start cooking food and und rearranging. Wir kochen Essen. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. So and that's how oftentimes we can be in this life. Und so können wir manchmal in unserem Leben sein. Where we're living as if we're going to be here forever. Und wir leben, als würden wir für immer hier sein. And this is why it says, awake, sleeper. Und daher heißt es, wach auf, Schläfer. Rise from the dead. Steh von den Toten and auf. Christ will shine on you. Dann wird Christus dir aufleuchten. And this is quoted from the book of Isaiah. Und das wird zitiert aus dem Buch Jesaja. This awake. Dieses Aufwachen. And in Isaiah it says, awake yourself. Und im Jesaja heißt es, weck dich selbst auf. Wake up. Wach auf. And we'll turn somewhere and we'll tell you how in a second. Und ich werde gleich mehr dazu sagen. Look at verse 15. Schaut euch Vers 15 an. Well, anyway, before we get there, Christ will shine on you. Christus wird auf dich scheinen. This was the message from a few weeks ago. The living Christ will shine on you. Das war die Botschaft vor ein paar Wochen. Der lebendige Christus wird auf dich leuchten. He'll shine his grace and mercy on all your failures. Er wird seine Gnade, seine Barmherzigkeit auf all dein Versagen leuchten and lassen. And he'll shine his truth on all the things you believe that are false. Und er wird seine Wahrheit auf all das leuchten lassen, was du glaubst, was falsch ist. Look at these three powerful verses, verse 15. Schaut euch die drei kraftvollen Verse an. Therefore be careful how you walk. Deshalb achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. The Greek word is exact. Und das griechische Wort bedeutet exakt. Same word in Luke 1:3 where Luke says I wrote the gospels exactly. Und so wie Lukas im Lukas 1,3 schreibt, ich habe das Evangelium exakt geschrieben. I was very exact in gathering the information. Ich war sehr exakt dabei, die Informationen einzuholen. And we are to walk exact. Und wir sollen exakt leben. We are to find out what God's will is. Wir sollen herausfinden, was Gottes Wille and ist. Clothe everything we have with eternal value. Und alles, was wir haben, mit ewigen Werten kleiden. To know his will. Um seinen Willen zu kennen. To know what God values. Um zu kennen, was Gott bewertet. God values humility. Gott bewertet Demut. It's exact. Es ist exakt. And honesty. Und Ehrlichkeit. And purity. Und Reinheit. And prayer. Und Gebet. And on. Und so weiter. And look at verse 16. Schaut euch Vers 16 and an. And making the most of your time because the days are evil. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. And that word making the most is redeem. Und dieses Wort, das meiste daraus zu machen, bedeutet Erlöse. Yeah, to redeem, to buy. Zu, etwas zu lösen, zu kaufen. The days are evil. Die Tage sind böse. That means if you look for eternal value, you don't find any. Das bedeutet, wenn du nach ewigen Werten Ausschau hältst, wirst du sie nicht finden. The days are against God. Die Tage sind gegen Gott. And we have to buy it. Und wir müssen sie kaufen. We have to pay a price for it. Wir müssen einen Preis dafür bezahlen. If I just live my life, wenn ich einfach mein Leben it's not lebe, have eternal value. dann wird es keine ewigen Werte bekommen. Ich muss etwas dafür bezahlen. Purpose to do it. Zu bezwecken, es zu tun. Press toward the Lord. Zum Herrn zu drängen. Ask, seek and knock. Also klopfe an, suche, klopfe an und bitte. I have to be proactive. Ich muss proaktiv sein. I have to redeem it. Ich muss es lösen. Jesus redeemed us from the curse of the law. Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Galatians chapter 3. In Galater 3. In Galatians 4, 5. Galater 4, 5. And he didn't sit in heaven. Er ist nicht im Himmel gesessen. Passive. Passiv. He came down and got us. Er ist runtergekommen. And I have to take each day and go after it. Und ich muss jeden Tag nehmen und danach trachten. That's why it says wake up. Deshalb heißt es wach auf. Some people are just living going through life and they're asleep. Manche Menschen gehen durchs Leben und sie schlafen. There's people all around them that are unsaved. Und es gibt so viele Menschen um sie herum, die ungerettet sind. I went for a walk with my bulldog this week. Ich bin diese Woche mit meinem Bulldog spazieren gegangen. Gerald Hudribusch brought his two dogs. Und Gerald Hudribusch ist mit seinen zwei Hunden gekommen. And we met like 9 other people with dogs. Und wir haben 9 andere Leute mit Hunden getroffen. Gerald, how can we witness to these people? Und ich sagte, Gerald, wie können diesen Menschen Zeugnis abgeben? How do we start without them thinking we're weirdos? Wie beginnen wir, ohne dass sie denken, wir sind verrückt? So he said, we'll get a pin. Und er sagte, a badge. Wir werden uns da so einen Aufkleber, Aufdruck machen. With 2 question marks on it. Mit 2 Fragezeichen. And they'll say, what do those mean? Und dann sagen sie, was bedeutet das? And then we'll say, they're the 2 most important questions you can ask. Und dann sagen wir, das sind die 2 wichtigsten Fragen, die du dir stellen kannst. Und wir sagen es dir, wenn du es wissen möchtest, natürlich. Number 1, is there a God? Erstens, da ist ein Gott. Is there a God? Gibt es einen Gott? Number 2. Zweitens, where do you go when you die? Wo gehst du hin, wenn du stirbst? And then I can clothe. Und ich kann das einkleiden. All those times where I take the dog for a walk with eternal value. Ich kann all diese Zeiten, wo ich mit dem Hund spazieren gehe, mit ewigen Werten einkleiden. Okay, let's continue. Lass uns fortfahren. Look what it says, verse 17. So then do not be foolish. Also seid nicht töricht. But understand what the will of the Lord is. Sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. This word foolish is aphron. It means to be stupid, without a mind. Dieses Wort töricht ist im Griechischen aphron und es heißt verstandslos zu sein. Now, if you flip over to Revelation 3, we'll start to close. Wir beginnen zu schließen, wenn ihr Offenbarung 3 aufschlägt. Now, imagine we get to heaven and you've been sleeping your whole life. Stellt euch vor, wir kommen in den Himmel und du hast dein ganzes Leben geschlafen. And sometimes you wake up and you fall right back asleep. Und manchmal wachst du auf, aber fällst gleich wieder zum Schlafen. You know, it's like you're on the couch in the afternoon, you wake up. Es ist so wie du bist auf einer Couch am Nachmittag und du wachst auf, aber schlafst gleich wieder ein. And you get there and you're standing before the Lord. Und du kommst dorthin, du stehst vor dem Herrn. And you are naked. Und du bist bloß nackt. And then you look over at me somewhere and you say, where is he? Where is Rob? Und du schaust und sagst, wo ist der Pastor? Wo ist Rob? Hey, you never told me about this stuff. Hey, du hast mir nie über das erzählt. It was your responsibility. Why don't you wake us up? There's verses that say wake up. Da gibt es Verse, da steht wach auf. Warum hast du das nie gesagt? You never told me this. Du hast es nie gesagt. Look at me. Schau mich an. I've lost everything. Ich habe alles verloren. For eternity. Für die Ewigkeit. It was your responsibility. War doch deine Verantwortung. I'm sitting there thinking. Und ich sitze dort und denke mir, if I told you, she would have gotten mad at me. Naja, wenn ich es dir erzählt hätte, dann wärst du böse auf mich geworden. Now you're mad at me anyway. Und jetzt bist du sowieso auf mich böse. But it's better to have you mad at me for a short time on earth than for all eternity. Aber es ist besser, ihr seid für die kurze Zeit auf der Erde böse auf mich als für die ganze Ewigkeit. So, let's look at Revelation 3 and we'll close. Schauen wir uns Offenbarung 3 an und wir schließen it's ab. It's the same situation with this church. Dieselbe Situation mit dieser Gemeinde. Starting with verse 1. And to the angel of the church in Sardis write. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardis. He who has the 7 spirits of God and the 7 stars says, I know your deeds and that you have a name, that you are alive, but you are dead. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. So Rob, what was the motto of your church? Also Rob, was war das Motto deiner Gemeinde? The Lord asks. Fragt der Herr. Was it serving joyfully? War es serving joyfully, fröhlich zu dienen? And your mission statement. Und dein Missionsstatement. Serving the purpose of God in your generation. Dem Zweck Gottes mit Freuden in deiner Generation dienen. Sehr beeindruckend. Did you serve my purpose? Hast du meinem Zweck gedient? With joy? Mit Freude? In your generation? In deiner Generation? I don't think so. Ich glaube nicht. A name that you live, but you are dead. Ein Name, den du gelebt hast, aber right? Du warst tot. Easy to have a name. Es ist leicht, einen Namen I zu haben. I don't want to appear before the Lord. Ich möchte nicht vor dem Herrn erscheinen. Because I live for that day. Ich lebe für diesen Tag. I'm trying to get as many people to live for that day as I can. Und ich möchte so viele Menschen dazu bringen, für diesen Tag zu leben, wie ich kann. Look at verse 2. Schaut euch Vers 2 an. Wake up. Wach auf. And strengthen the things that remain. Und stärke das Wenige, das noch übrig ist. Which are about to die. Und kurz davor steht zu sterben. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Verse 3. Hier ist die Lösung. Remember therefore what you have received. Kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen. Remember therefore what you have received. Kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen. And heard and keep and repent. Und gehört hast. Therefore, if you will not wake up. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. I will come like a thief. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über and dich you kommen. Will not know at what hour I will come. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde. Remember. Erinnere dich. Reflect. Reflektiere. Take time to reflect. Nimm dir die Zeit, um darüber nachzudenken. Of all that God did. Über alles, was Gott getan the day he saved you. Hat. Den Tag, an dem er dich gerettet miracles hat. Miracles that he's done. Wunder, die er getan hat. It's so easy to have God. It's so easy that God did things in our lives. Es ist so einfach, dass Gott Dinge in unserem Leben getan and, hat. And because we were blessed, we just forget him. Aber weil wir gesegnet waren, haben wir es einfach vergessen. Men were lepers. 10 Aussätzige, and they came to the Lord. Und sie kamen zum Herrn. And they said, "Oh Lord, you know we're lepers." Und sie sagten, us. Oh Herr, wir haben Lepra. Sure. Hilf uns. Go show yourself to the priest. Und er sagt sicher, geh und zeigt euch den Priestern. And as they were going, oh, we're lepers. Und als sie da so gingen und schrien, wir sind Leprakranke. Wow, we're healed. Wow, wir sind geheilt. I'm healed. Ich bin geheilt. I am healed. Ich bin geheilt. Schau dir das an. Ich bin geheilt. We're healed. Wir sind geheilt. I can't believe we're healed. Wir sind geheilt. I gotta show my wife. Ich muss es meiner Frau zeigen. And they're all gone. Und sie waren alle weg. And one of them standing there. Und einer steht noch dort. I have to go thank the Lord. Und sagt, ich muss dem Herrn danken. And he went back, and the Lord says, "Where's the other ones?" Und er ging zurück und der Herr sagt, wo sind die anderen 9? They fell asleep. Die sind eingeschlafen. They just got consumed. Sie sind verzehrt now worden. I can get a job. Jetzt kann ich einen Beruf now machen. I can get married. Jetzt kann ich heiraten. Now I can do this and that. Jetzt kann ich das und das machen. And they just fell asleep. Und sie sind eingeschlafen. It's so easy. Es ist so einfach. Let's remember all that God has done. Erinnern wir uns an das, was Gott getan hat. Spend time with the Lord. Und verbring Zeit mit dem Herrn. Anywhere you can. Egal, überall wo du bist. Reflect. Und reflektier. Wake yourself up. Und wach auf. Look at the scripture. Und schau dir die Schrift an. Read 2 Peter. Lies 2. Petrus. And the book of Revelations. Und das Buch der Offenbarung. Of what is coming. Von dem, was kommen wird. And wake yourself up. Und weck dich auf. There was this one commercial where this guy was putting on aftershave. Da gibt's diese Werbung, wo einer Aftershave draufgegeben hat. And he was a boxer. Und er war ein Boxer. So he put it on his hand and went. Und er hat es auf seine Hand gegeben und hat sich dann geschlagen. And he knocked himself out. Und er hat sich selbst rausgeschlagen. We wake ourselves up. Wir wecken uns auf. With the truth. Mit der Wahrheit. We've got to put it in front of us. Wir müssen sie vor uns legen. We are energized to clothe ourselves. damit wir die Energie bekommen, uns selbst zu kleiden. So that eternity is right around the corner. Die Ewigkeit ist um die Ecke. Some people in this room will be in eternity before the decade is over. Einige Menschen in diesem Raum werden in der Ewigkeit sein, bevor dieses Jahrzehnt vorbei ist. Maybe. Vielleicht. Some for sure by the year 2020. Einige ganz bestimmt spätestens im Jahr 2020. And all of us by 2100. Und alle von uns 2100. Like, we're not gonna live 500 years. Wir werden nicht 500 Jahre leben. Like Noah lived like 900 years. So wie Noah 900 Jahre gelebt and walked hat. With God. Und mit Gott ging. And Enoch lived for hundreds of years and walked with God. Und Henoch ist hunderte Jahre mit Gott gegangen. We just have like 40 years in front of us. Und wir haben nur 40 Jahre vor uns. Some of us 30. Vielleicht einige von and uns 30 asleep, und wir schlafen ein. As though this 30 years is gonna last forever. So als würden diese 30 Jahre für immer andauern. So, to conclude, um abzuschließen. What can we do to clothe our life? Was können wir tun, um unser Leben zu kleiden? Get before the Lord. Geh vor den Herrn. Spend time with God. Verbring Zeit mit ihm. Be in his word. Sei in seinem Wort. Read the verses. Lese die Verse. Be quickened. Und sei gestärkt. Wake yourself up. Weck dich selbst auf. By allowing his word to quicken you. Indem du seinem Wort gestattest, dich zu erquicken. Psalm 119:25. My soul, it cleaves to the dust. Meine Seele klebt am Staub. Quicken me according to your word. Stärke, erquicke mich gemäß deines Wortes. My soul is, it just like sticks to the earth. Meine Seele, sie klebt auf der Erde. Quicken me according to your word. Stärke mich, erquicke mich gemäß deines Wortes. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. Wake us up. Weck uns auf. To divine realities. Zu den göttlichen Realitäten. Wake us up to the seriousness. Und weck uns auf zur Ernsthaftigkeit, dass wir von dieser Erde weggehen und vor dir stehen werden. Und lass uns gekleidet sein. Everything that we do, alles, was wir tun, that we make an investment. Dass wir eine Investition machen. And maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. Maybe you'd like to invest in your own life. Vielleicht möchtest du in dein eigenes Leben investieren. And receive salvation from the Lord. Und Errettung vom Herrn empfangen. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. I pray. Das bitte ich. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennen. When I die, I want to be with you. Wenn ich sterbe, möchte ich mit dir sein. You are the Lamb of God, du bist das Lamm Gottes, takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Take away my sin. Nimm meine Sünde hinweg. I ask that in das Jesus bitte ich name. Dich in Jesu Namen. Amen. Amen.